Yeah. Ich dope mich zu wie Radsportler, zerstech Sido die Aorta und zerstör Mark Forsters Darmflora per Schlagbohrer. Ein Schlag mit dem Barhocker, danach ist ein Zahn locker. Ich lad Schocker, so lebe mein Real Life in GTA-Zocker. Jakob verdreng Sidos dämliches Scheißflittchen, sie ist zu eng. Ich nutz ihre Tränen als Gleitmittel. Dein Leben ist Science Fiction wie ein Marvel-Comic. Ich sag's dir auf Berlinerisch, wenn deine Marvel-Comic. Neuerdings rappt mir jeder über Mios und Benz. Doch alle machen sie das gleiche wie Rio und Ken. Anabol statt Abitur, ich bin Einzeller im Game. Während Suna sich im Video wie ein Side-Dancer bewegt. Chille mit Freigängern bis 10, komm im Escalade und vergewaltige SDK trotz seines Pfeffersprays. Ey, und deine Tour endet mit Einschussnarben, Geiseldramen oder einem Leichenwagen. Butterfly Tank Top, Goldkette, Gun im Tresor. Yeah. Schlagringe, Testo, Charakter durch Handeln geformt. Du landest auf dem Bordrohr, Blutbad-Massaker in deinem Vorort. Leute, wir sind Warlords. Keine Zeit für Smalltalk, wir beginnen mit Basie in deinem Dorfmord. Leute, wir sind Warlords. Du landest auf dem Bordrohr, Blutbad-Massaker in deinem Vorort. Leute, wir sind Warlords. Ich stech durch deine Kordon, wir kommen wie Türken im Korsohn. Leute, wir sind Warlords. Warlords. Du hörst Uzi-Schüsse hallen, deine Crew wird überfallen. Wir tragen Skypes von deiner Gang an unseren Gucci-Gürtel schnallen. Blut spritzt überall hin, wenn ich dich mit Buschmessern kill. Der lässt Farid vorbildlich ein Vorsicht-Rutschgefahr-Schild. Ich pack mir Chakusa und steck seine groteske Gnomfresse in die Toilette und zermasch sein Kopf per Klodeckel. Bam, bam, los, lächel. Parallel dazu sieht man Mock im Park Enten im Kampf um Brotreste totstechen. Guck, strecken, ich geb diesem Lars Unlimited von der Salafisten-Klick, arabischen Dick. Baller mich durch Biss und wer am iPhone grad muckt, wird vom Querschläger getroffen wie Eishockey-Pucks. Robert Geist vor zerschlug, denn sie steht in der Kreide. Hab ich was in der Hinterhand, dann kein chinesisches Zeichen. Und dieselbe Hand, mit der ich Nucken wegklatsche, geht auf Sunas Nacken wie eine Umhängetasche. Butterfly Tank Top, Goldkette, Gun im Tresor. Yeah. Schlagringe, Testo, Charakter durch Handeln geformt. Du landest auf dem Bordrohr, Blutbad-Massaker in deinem Vorort. Leute, wir sind Warlords. Keine Zeit für Smalltalk, wir beginnen mit Basie in deinem Dorfmord. Leute, wir sind Warlords. Du landest auf dem Bordrohr, Blutbad-Massaker in deinem Vorort. Leute, wir sind Warlords. Ich stech durch deine Kordon, wir kommen wie Türken im Korsohn. Leute, wir sind Warlords. Warlords, wir sind Warlords. Ich komme samstags aus New York mit einer Pumpkin in dein Dorf. Leute, wir sind Warlords. Yeah, mit mir Kanten an Bord als ein Gefangenentransport. Leute, wir sind Warlords. Ich werd deine Mutter nehmen, deine Gang muss die Flucht antreten. Wir trennen deine Halsschlagader mit der Buschmachete. Leichter auf als deine Rucksacknähte. Warlords.